D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Hallo bei einer Stunde Netzbasteln, dem Bastel-DIY- und Selbermach-Magazin bei D-Radio Wissen. Diese 44. Ausgabe heute am 18. November ist die letzte in der bisherigen Form. Wir haben ja wirklich viele Projekte ausprobiert, von Lifehacks über Kochrezepte bis Autoschrauben, von elektronischen Anziehsachen über 3D-Drucker, über Chili-Anbau, über Bierbrauen und damit ganz gut abgebildet, was diese neue Maker-Welt, die durchs Internet befeuert wird, so macht. Ab Dezember gibt es Netzbasteln immer sonntags vormittags, dann von 11 bis 12 mit mir und mit Sebastian Sonntag und Projekten, die ihr auch mal leichter zu Hause mitbasteln könnt. Aber seit Anfang 2014, also seit 44 Ausgaben, haben wir ja, wie gesagt, so vieles gebastelt und gelernt. Und deshalb heute nochmal eine Sondersendung mit Rückblick und Links zu unseren besten Bastelprojekten und Erkenntnissen. Und diese nennen wir die 7 DIY-Weisheiten von eine Stunde Netzbasteln. Und hier ist die erste Weisheit. Weisheit 1. Selbstgeschaffenes ist schön und sinnvoll. Doch besonders der Weg des Bastelns erfüllt Hand und Herz. Was unser Orakel da wahrscheinlich meint, ist, der Weg ist das Ziel. Das Basteln ist natürlich sehr schön, die Resultate sind toll, aber das Basteln selbst, das macht am meisten Spaß und insofern wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß in dieser weisen Sendung. Mein Name ist Moritz Metz. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Schönen guten Abend noch einmal. Hier ist eine Stunde Netzbasteln, das Bastel-DIY- und Lifehack-Magazin heute zum letzten Mal auf diesem Sendeplatz. Bald geht's sonntags weiter, aber wir nutzen die Gelegenheit, um mal zurückzublicken auf unsere verschiedenen Bastelprojekte, die wir gemacht haben. Nachgucken und hören könnt ihr die im Übrigen auf netzbasteln.de. Da sind die alle mit Foto aufgelistet oder auch auf dradiowissen.de. Es gibt sogar einen Podcast. Und wir haben heute eben nicht nur die schönsten Ausschnitte aus den vergangenen Sendungen, sondern wir haben auch noch ganz tolle DIY-Weisheiten zusammengetragen und die nächste kommt jetzt. Weisheit 2. Manche Schleichwege sind steiniger, als sie erscheinen. Diese Weisheit, habe ich gehört, spielt an auf Lifehacks, also auf diese einfachen Tricks, die wir auch öfters in der Sendung hatten, die einem das Leben leichter machen sollen. Das war dann das Thema auch in der allerersten Netzbastelsendung im Januar oder Februar 2014. Und da habe ich mit den Kollegen Christian Grasse, Theresa Sickert und Nikolas Seemack hier aus unserem Radiobüro verschiedene Tricks ausprobiert. Zum Beispiel haben wir Feuer gemacht mit einer alten Batterie und einer Orange, die dann als Kerze diente. Und wir haben auch gelernt, wie man Knoblauch am allerschnellsten schälen kann, und zwar aus einem Video, weil oft wird ja heute das Wissen über YouTube-Videos verbreitet, aus einem Video vom Crazy Russian Hacker. Und das Ganze klang so. Also, was hier passiert ist, dass dieser Russe mit der Sonnenbrille und seine Mutter, dass die zwei beide so eine Knolle Knoblauch genommen haben und die dann zusammengesetzten Schüsseln schütteln und dann soll es schälen. So, und genau das möchte ich jetzt bitte schön. Ich hab's auch noch nicht kapiert. Wieso soll denn dann die Schale abgehen? Das habe ich noch nicht kapiert. Ja, das probieren wir jetzt hier mal schön aus. Aber das ist ja jetzt eine andere Schale. Die haben ja, glaube ich, Plastikschalen. Ja, aber Metallschalen gehen viel besser. Das gibt auch noch ein anderes YouTube-Video. Wer von euch möchte das machen? Ja. Ja, ich mach das. Also Nikolas hat hier eine Knolle Knoblauch. Also ob man die jetzt rechts rum oder links rum reinlegt, ist, glaube ich, nicht so wichtig. So, hier ist nochmal ein anderes YouTube-Video, wie man das machen soll. Hier eine Knolle Knoblauch in 10 Sekunden. Auch der Typ wieder, der hat hier auch solche Stahlschüsseln. Ja. So, Knoblauch ist zu sehen. Ja. Das ist aber jetzt schon so ein bisschen die hübschere Hipster-Variante. Demon Garlic is a pain in the ass. Ja. It's under your fingernails, it takes forever to pull the cloves apart. I'm going to show you how to peel garlic in less than 10 seconds. Mhm. First, take a head of garlic. Nikolas, du machst das einfach mal so live. Ihr dürft beide probieren. Ich muss da draufhauen jetzt auch noch. So, genau, ja, man muss draufhauen. Habe ich es ja auch gleich. Also, falls irgendwer gerade zwei Schüsseln und Knoblauch hat, kann, glaube ich, gerne zu Hause mitmachen. Ich finde, Theresa macht das auch mit. Warum muss man da jetzt draufhauen, nur damit diese einzelnen Parzellen auseinandergehen? Genau, damit die so ein bisschen auseinandergehen. Wie heißt das denn eigentlich korrekt? Diese einzelnen Zehen. Knoblauchzehen, natürlich. Frag den Tonmann. Okay. So, also jetzt schlagen wir hier drauf. Ist das richtig? Ja, genau. Ich glaube, ihr könnt ihr müsst auch das genau, das hat ja super geklappt. Ihr müsst das genauso lässig machen wie dieser. Ja, der sieht ein bisschen stimmiger aus, aber der macht das auch so. So im Stehen, im vollen Körpereinsatz. So. Ne? Also, wenn man auf den Knoblauch draufhaut. Vielleicht können wir nochmal gucken. So. Oh. Vielleicht dann sollten sich die Knoblauchzehen voneinander lösen, dass die schon ein bisschen lockerer drin sitzen. Wahrscheinlich ist es nicht so wahnsinnig. Auch schon richtig gut hier. So, jetzt riecht sie auch schon ein bisschen nach Knoblauch. Und jetzt hier diese beiden großen Stahlschüsseln, heute auf dem Corpusser Damm gekauft. Wollt ihr alle reinmachen? Was passiert denn jetzt weiterhin? Also die jetzt kommen da rein, aber wir können, leg die mal da rein. Lass uns das doch mal schauen nochmal. Jetzt gucken wir nochmal. The heel of your hand, open up the cloves, grab two bowls. Haben wir. Mhm. Put the garlic into the bowl. Haben wir auch. Ja. Invert the lid over the top. Ah, jetzt aufeinander. And shake the Dickens out of it. So. Jetzt mal die Dickens out of the Schüssel. Also, los. Nikolas Niemark legt gerade zwei Stahlschüsseln übereinander und schüttelt sie ganz fest. Ja, noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen, ja. Mal gucken, ist ein bisschen anstrengender bei euch. Ich glaube, es ist anstrengender als zu schälen. So, okay, stopp. Das war jetzt schon länger als 10 Sekunden. Ja. Achso, man hätte nur 10 Sekunden. Riecht schon sehr aromatisch. Soll ich jetzt mal... Jetzt öffne mal das Wunder und wir gucken, ob wir jetzt geschälten Knoblauch... Ah, wow, das hat tatsächlich funktioniert. Der Knoblauch ist geschält. Ziemlich guter Lifehack, oder? Also ziemlich gute Sache, wenn man mal zwei Knollen Knoblauch auf einmal schälen will. Dann wirst du es als nächstes einsetzen. Aber wer hat zwei Schüsseln? Ja, das genau wollte ich auch sagen. Ich habe nicht mal zwei Schüsseln zu Hause. Daran würde es jetzt auch schon so ein bisschen scheitern. Ja. Ja, also das heißt, das ist rein nicht theoretisch eine super Idee, aber in der Praxis halt. Ja. Rein theoretisch eine super Idee, aber natürlich passiert es nicht so wahnsinnig oft, dass man unbedingt zwei Knollen Knoblauch auf einmal schälen muss. Manchmal ist es so eben rein theoretisch eine super Idee, aber es passiert dann doch nicht so wahnsinnig oft, dass man zwei Knollen Knoblauch schälen muss und dann noch zwei Blechschüsseln parat hat und sich diesen ganzen Lärm aufhalsen möchte. Eigentlich geht es meistens schneller, wenn man einfach so den Knoblauch schält wie gehabt. Aber es ist natürlich ganz interessant zu wissen, dass es so funktioniert. Und darum ging es uns bei dieser ersten Ausgabe von Eine Stunde Netzbasteln, wo wir verschiedene Lifehacks ausprobiert haben. Zugegebenermaßen sind die öfters so halb sinnvoll, halb lustig. Also, ich finde diese DIY-Weisheit Nummer 2 von 7, die besagt, dass bei Abkürzungen der Weg manchmal steinig ist, die trifft an dieser Stelle zu. Es ist vielleicht komplizierter mit dem Knoblauch und mit dieser großen Aktion, als einfach so ein bisschen Knoblauch zu schälen. Naja, so sind sie halt, die DIY-Weisheiten haben immer recht. Die 7 DIY-Weisheiten von Eine Stunde Netzbasteln. Weisheit 3. Habe Geduld und bewahre Ruhe, wenn du mit fliegenden Kräften spielst. Eine Stunde Netzbasteln. Wir hangeln uns heute anhand unserer glorreichen, extrem ernst gemeinten DIY-Weisheiten durch die Geschichte dieser Sendung. In den 44 Sendungen vorher sind schöne und nicht so schöne Dinge passiert. Zum Beispiel war es nicht so schön, als ich in einem Bienenschwarm stand, weil nämlich Imker Sigi Werle am Bodensee gerade den Kasten einer seiner Bienenhäuser geöffnet hatte, weil wir nämlich eine Honigsendung gemacht haben. Und dann stand ich da in diesem Bienenschwarm und plötzlich passierte dies. Jetzt hat mich einer gestochen. Ach, geh mal zurück, bitte. Ja, so war das. Ich wurde gestochen zwischen den Augen an der Stirn. Tut jetzt nicht mehr so wahnsinnig weh. Wie ist das zustande gekommen? Wie konnte das passieren? Also Menschen, die von Bienen hören, die ziehen sich immer erstmal zurück. Weil man weiß, dass Bienen stechen können. Man hat vielleicht die Erfahrung als Kind mal gemacht. Und dieser Stich ist schon ein Schmerz. Man kann aber oft nicht unterscheiden, war es eine Wespe oder eine Biene. Also wird alles in eine Kategorie gepackt, kann man auch machen. Das sind Insekten, die sich wehren. Und sobald die merken, da kommen wir zu nahe an ihre Behausung, dann reagieren sie. Mich haben sie nicht gestochen, weil ich keinen Stress mehr bekomme, wenn ich von denen umflogen werde. Dich haben sie gestochen, weil bei dir aus der Erinnerung Stress entstanden ist. Und dann riecht man anders. In der Insektenwelt gehen 80% der Informationsvermittlung über Düfte. Eine Made, der es kalt ist, die sendet einen Duftstoff aus und dann kommen die anderen Bienen und heizen sie. Wenn sie Hunger hat, genauso. Sie kann nicht schreien, aber sie kann Düfte absondern. Und das riechen die Bienen. Und dann haben die eben gerochen, dass ich unter Stress stehe und dann wollten sie mich vertreiben und haben mich erstmal gestochen und tatsächlich bin ich ja dann ein paar Meter weit zurückgestochen. Ich habe mal gehört, man soll nicht seine Arme ausbreiten, sonst greifen sie noch mehr an, weil sie denken, man wäre ein Vogel. Sobald man schlägt oder wenn ich an Bienen arbeite, muss ich ganz langsam meine Hand bewegen. Denn alles, was schnell geht, ist wie ein Vogel, ein Flügelschlag. Ja? Und wenn man dann um sich schlägt, dann werden sie erst richtig aggressiv. Habe Geduld und bewahre Ruhe, wenn du mit fliegenden Kräften spielst. Das ist DIY-Weisheit Nummer 3 heute bei einer Stunde Netzbasteln. Und die Geduld und Ruhe hatte ich offensichtlich weder beim Bienenschwarm noch bei einer anderen Sendung, als mein Bruder Kaspar Metz und ich eine Drohne gebaut haben. Also so ein Quadrocopter, so ein Teil, was man eben mit einer Funksteuerung in die Wolken jagen kann und was dann da rumfliegt und wieder landet. Alles ganz friedlich. Allerdings wollten wir so unbedingt, oder ich wollte so unbedingt, das Ding nochmal richtig fliegend haben für die Aufzeichnung der Sendung, dass wir dann die Sicherheitsvorkehrungen nicht so ganz bedacht haben und nicht gesehen haben, dass einer der Motoren bzw. die Funksteuerung einen der Motoren nicht richtig steuert. Und wir waren da so auf einer bayerischen Wiese. Hört mal rein. Die Kamera läuft, ne? Ja, heldenhaft läuft Kasper jetzt zum Quadrocopter hin und drückt auf einen Knopf. Und los geht's. Er dreht sich ganz wahnsinnig schnell. Immer im Kreis. Wie ein Karussell schraubt sich der Quadrocopter in die Luft. Warum macht er das? Was ist das denn jetzt? Oh nein. Da stimmt was nicht. Hoffentlich kommt er wieder runter. Der schraubt sich wirklich richtig so mit ein paar Umdrehungen. Du hast ihn wohl falsch programmiert. Ja, vielleicht. Ich drücke jetzt mal auf den Knopf, dass er wieder landen soll. Jetzt kommt er wieder runter. Und dreht sich dabei auch. Das wird ein ganz schönes Karussellvideo. Rudelt auch ein bisschen in die falsche Richtung, da wo die Bäume sind. Return to launch, bitte. Ja, ja, ja. Und jetzt ist er ganz woanders. Der Wind hat ihn ganz schön abgetrieben. Ich renne über die Wiese dem Quadrocopter hinterher. Langsam ist es nicht mehr witzig. Kasper, was ist das? Ich renn mal da hinterher, oder? Ja. Ganz außer Atem bin ich zurück, da wo ich das Aufnahmegerät habe liegen lassen und bin 200 Meter durch eine tiefe Wiese mit Brennnesseln gerannt und dann über einen Stoppelacker, wo dann tatsächlich irgendwo der Quadrocopter gelandet ist. Wir haben ihn also wiedergefunden, er ist aber komplett in die falsche Richtung geflogen. Wie konnte das passieren? Ja, ich dachte, wenn wir jetzt nur autonom fliegen, dann ist uns dieser Empfänger-Bug, den wir gerade haben, von dem wir ja schon erzählt haben, dass er manchmal in die falsche Richtung plötzlich abhaut, uns ja egal, weil wir fliegen ja nicht über die Fernbedienung, die Funkfernbedienung, die von dem Bug betroffen ist, sondern über einen Computer. Aber jetzt dachte der die ganze Zeit, ich hätte den Steuerknüppel nach unten rechts gehalten. Und deswegen hat er sich so gedreht und ist irgendwie in eine Richtung total abgehauen und dann noch mit dem Wind ein bisschen gepustet worden. Wir hatten echt wahnsinniges Glück, weil da waren große Überlandstromleitungen und ein Dorf. Die dritte DIY-Weisheit, dass man wirklich aufpassen soll, wenn Sachen durch die Luft fliegen, entweder Bienen oder Kopter, die hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Zum Glück ist uns damals nichts passiert und jetzt fliegt natürlich längst dieser Quadrocopter meines Bruders perfekt und solche Unfälle passieren nicht mehr. Also Ruhe und Geduld wahren, wenn man ein Ziel erreichen will. Und ich bin ganz aufgeregt, weil wir heute bei einer Stunde Netzbasteln die 7 DIY-Weisheiten präsentieren und die vierte klingt so. Weisheit 4. Auch Nahrung darfst du hacken. Bewahre jedoch deren Verzehrbarkeit. Ja, mit Nahrung hatten wir es in den letzten 43 Ausgaben auch ab und zu tun. Ja, mit Nahrung hatten wir es auch ab und zu tun bei einer Stunde Netzbasteln in den letzten 43 Ausgaben. Wir haben Kekse gebacken, wir haben Bier gebraut, wir haben Chili gezüchtet, wir haben mit Kürbis gekocht. Links zu all diesen Sendungen, auf die wir jetzt nicht eingehen werden, die gibt's wie gesagt auf deradiowissen.de oder auf netzbasteln.de, da dann auch schön mit Bild und zum Nachhören alles bereit. Und

dann auslöst, dass die Infrarotleuchtdioden nach hinten losballern, alle möglichen Ausschaltsignale für Fernseher. Georg, willst du drücken? Ich drück mal. Und dann mal gucken. Fußball läuft noch. So, ich muss es zielen mit meinem Hinterkopf. Genau, wir stehen in so einer Formation, als würde nichts passieren. Oh, jetzt ist es ganz schön ruhig. Der Fernseher ist aus. So, nächste Station, wo wir unseren Fernseher-Ausschalt-Cappy-Knopf ausprobieren wollen, ist eine Bar, ein Hamburger Heaven in der Friedelstraße, Ecke Sanderstraße. So, gutes Dutzend Leute sitzt hier, unterhält sich. Nur wenige interessieren sich richtig für Fußball. Wir machen es mal wieder genauso mit dem Handy-Telefonnummern-Austausch. Okay. Was ist deine Nummer? Ja, meine Nummer, muss ich erstmal nachgucken. Warte mal kurz, die kann ich mir immer nicht merken. 1, 2, 3. Oh, jetzt ist der Fernseher gerade ausgegangen. Oh. So ein Pech. Entschuldigung! Spätis, die auf Fernseher draußen stehen haben, die interessieren uns schon gar nicht mehr. Wir wollen jetzt richtig die großen Fische fangen. Und zwar stehen wir jetzt vor einer Sportarena, wo Fußball geguckt wird, wo man Fußball wetten kann. Das ist so eine extra Kneipe. Und Georg lehnt an so einer Glasscheibe mit der Cappy, die rücklings nach hinten gleich loslasern wird, wenn du auf den Knopf drückst. Ich drücke jetzt mal. Da sind wirklich einige Bildschirme aufgehängt. Und haha, da ist einer ausgegangen. Ist wieder einer ausgegangen? Sehr gut. Ich glaube auf jeden Fall, der Beweis, der ist auf jeden Fall geführt, dass diese TV Begun Cappy sehr gut funktioniert. Funktioniert sehr gut. Und ich glaube, genau, wenn man mal irgendwann mal in so einem Restaurant sitzt oder so und mit Fernsehen berieselt wird, was man nicht sehen will, dann wünscht man sich, glaube ich, genau so ein Gerät. Eine Cappy, die jeden Fernseher ausschalten kann. Wir haben sie gebaut bei Eine Stunde Netzbasteln. Endlich mal ein sinnvolles Wearable, also eine elektronische Schaltung zum Anziehen. Haben wir noch eine Weisheit? Ja? Okay, dann fahrt die mal ab. Weisheit 6. Raubkopiere die besten Produkte und rede darüber. Dein Business wird laufen. Dinge raubkopieren, danach dann aber auch noch offensiv darüber reden und auch noch Geld verdienen damit. Ja, das klingt komisch, aber genau so war das heute bei Eine Stunde Netzbasteln. Ja, das klingt komisch, aber genau so war es schon mal bei Eine Stunde Netzbasteln in der Ausgabe 23. Ich glaube, das war jetzt Anfang 2015. Und eigentlich sollte es in dieser Sendung gehen um Lasercutting und um Fablabs. Lasercutting, das ist diese Technologie, die erlaubt, dass man aus großen Plastikstücken kleinere Sachen rausschneidet. Es geht auch mit Holz und man kann auch Sachen reingravieren. Geht mit einem richtig starken Laser. Und Fablabs, das sind diese Orte, von denen es weltweit mittlerweile sehr viele gibt. Dort stehen zum Beispiel solche Lasercutter oder 3D-Drucker oder CNC-Fräsen, also solche eher teuren Geräte, wenn man sie nicht selber baut, was auch geht, die man dort dann stundenweise mieten kann. Ich war also dann im Fablab Berlin und habe dort versucht, mit einem Lasercutter was auszudrucken und mir ist nichts Besseres eingefallen als die Bananensäge von Bernd Wand, von Fraktus, dieser berühmten 80er-Jahre-Band, nachzudrucken. Die wird bei YouTube beworben mit einem großen R, also dass die richtig copyrightmäßig sehr, sehr stark geschützt ist und dieses YouTube-Video klingt so. Hallo, ich bin Bernd Wand von Fraktus, Techno-Pionier, Fashion Victim und Optiker for Life. Ich zeige Ihnen jetzt, was ich persönlich privat am liebsten mag. Bananen! So, in diesem Video sieht man jetzt eben Bernd Wand in einem Baumarkt, in diesem Style von diesen Baumarktvideos, wie er eine Banane versucht zu schälen. Aber das geht nicht so richtig, denn dann überdehne ich doch den Bananenhals so weit nach hinten, bis hier vorne am Hals die Schale platzt. Dabei wird nur leider das kleine weiße Bananenköpfchen fürchterlich zerquetscht. Und genau das finde ich fürchterlich eklig. Eigentlich bräuchte man dafür eine Säge. Entschuldigung, kann ich mir mal kurz Ihre Bananensäge leihen? Sie haben keine? Ich aber. Die neue Fraktus Bananensäge. Einmal kurz über den Bananenhals gesägt und schon schält sich die Banane wie von selbst. So, wir unterbrechen jetzt diese Bananensägen-Werbeveranstaltung. Die Bananensäge, wie gesagt, so ein kleines gelbes Säckchen, so im Kreditkartenformat aus gelbem Plastik. Genau das eignete sich sehr gut zum Nachbauen im FabLab. Das habe ich dann gemacht mit einem Grafiktool und habe dann dort im FabLab diese Bananensäge ausschneiden lassen und die dann in den Händen zu halten, war ein großartiges Gefühl. Also, jetzt haben wir die... Nikolai hat die Klappe wieder geöffnet und jetzt? Klappe geöffnet. Jetzt können wir das ganze Material anheben und sehen schon, dass sich die Bananensäge gut löst. Das heißt, wir haben sauber durch das Material durchgeschnitten. Ja, tatsächlich. Das sieht aus, als wäre sie da jetzt einfach ausgeschnitten, ein Stück Plastik, das plötzlich eine eigene Form hat. Ich liebe ja diese Momente, wenn man was vom Rechner digital plötzlich anfassen kann, in physisch anfassen kann. Was Magisches, ohne einen Finger zu rühren, außer den Startknopf zu drücken. Und jetzt ist hier tatsächlich die Bananensäge, schön schweres Material mit spitzen Kanten. Ich säge mal über eine Kante. Ist jetzt hier, man mag es kaum glauben, dass jetzt dieses Ding, was ich da gestern noch am Rechner gezeichnet habe, plötzlich in meiner Hand liegt. Das ist echt total faszinierend. Da machen wir noch ein paar mehr. Schön, dass du dich so freust. Lasercutting, ich kann es nur empfehlen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und auch noch ein paar mehr von diesen Dingern gemacht, denn durch diese Sendung bin ich dann in Kontakt geraten mit der Band Fraktus, also mit Chuck Palminger, mit Bernd Wand von der Band Fraktus und denen habe ich dann zum Selbstkostenpreis 100 Bananensägen gefertigt und jetzt laufen die Fabrikationsbänder noch ein bisschen weiter, weil ich ihnen Open Source mäßig die Schaltung gebracht habe. Außerdem war ich auch in diesem Theaterstück von Fraktus, auch das ist sehr zu empfehlen und die Bananensägen kann man jetzt kaufen bei Hanseplatte in Hamburg. Ich verdiene daran aber eigentlich nichts mehr, aber hey, immerhin schwer ins Bananensägen-Business eingestiegen, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln mit den seltsamsten Ereignissen aus 44 Ausgaben dieser Bastel-Radiosendung und gleich kommt noch die letzte große DIY-Weisheit. Sie sind ein bisschen mystisch, sie sind sehr weise und enthalten sehr viel Wahrheit. Woher sie kommen, das weiß keiner so richtig genau, aber sie decken sich doch mit unseren Erfahrungen beim Bastelmagazin eine Stunde Netzbasteln auf die Radiowissen, das ihr gerade hört. Und die siebte Weisheit, die bezieht sich auf die Informationen im Internet. Weisheit 7. Studiere stets alle Foren und Meinungen, aber vertraue keinem alleine. Was das bedeutet, das kann uns Florian Reidel erklären, mein Automechaniker und Schrauberfreund. Und mit dem habe ich auch eine Netzbastelsendung gemacht. Da hat er sich das große Wohnmobil angeguckt, den Hüwagen, mit dem wir an möglichst viele Orte fahren und möglichst viele Sendungen damit aufnehmen, weil es darin so schön ist. Und wir haben natürlich sehr viel über Autos geredet und über den Bulli-Kauf, was man sich für einen Bus kaufen sollte und worauf man achten sollte. Und jetzt nur kurz noch, worauf sollte man achten, wenn man im Internet Informationen sammelt? Denn zu jedem Auto gibt es ja irgendwelche Foren, aber kann man dem allen vertrauen? Man sollte die Informationen, die man aus dem Forum gezogen hat, auf jeden Fall überprüfen auf Wahrheitsgehalt. Teilweise geht das nur, indem man Bauteile ausbaut, hineinschaut und sieht, okay, im Forum steht, das ist eckig, bei mir ist es aber rund. Das war dann eine Fehlinformation. Das muss nicht absichtlich von dem Forenteilnehmer falsch geschrieben worden sein. Manchmal ist es Unwissen, manchmal werden Baugruppen geändert. Es gibt viele Gründe, warum falsche Informationen verteilt werden können. Man darf sich nur nie blind auf sie verlassen. Das ist wichtig, was man im Hinterkopf haben muss. Florian Reidel, Automechanikermeister und der Schrauber meines Vertrauens. Ich vertraue ihm da total, weil man eben Informationen im Netz nie so richtig überprüfen kann. Deswegen möglichst viel querlesen und nicht jeden Quatsch glauben. Dann ist das Internet total praktisch. Also, das war heute eine Stunde Netzbasteln 44 mit einem kleinen Rückblick auf verschiedene Weisheiten und Ereignisse und Erkenntnisse aus diesen anderthalb Jahren Radiosendung, die immer Mittwochabend lief. Künftig gibt es uns immer am Sonntag Vormittag zwischen 11 und 12 bei der Sendung Dein Sonntag. Da wollen wir auch weiter basteln. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört und ich freue mich auch, wenn ihr die alten Sendungen im Netz nachhört. Die gibt's wie gesagt verlinkt auf netzbasteln.de und dann kommt ihr direkt gleich an die Stelle, wo sie bei dieradiowissen.de auf der Seite abgelegt sind. Ich freue mich wirklich, wenn ihr auch Feedback gebt, Twitter oder Facebook, da heißen wir jeweils Netzbasteln und dann hören wir uns wieder am 6. Dezember am Vormittag, am Nikolaustag. Mal gucken, was wir dann basteln. Schönen guten Abend und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Moritz Metz. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.